Ja. Ich habe gerade die letzten Hausaufgaben zensiert. Das da draußen? Die machen gerade ein Fußballspiel oder sowas. Das Fenster habe ich dann immer offen. Ich fühle mich wohl dabei. Ja. Den ersten Monat habe ich geschafft. Und ich bin richtig glücklich. Zum ersten Mal seit vielen Jahren. Diesmal wird alles gut gehen, bestimmt. Ja. Sie haben mich bei der Benotung dieser letzten Arbeit aber sehr enttäuscht, Mrs. Terrell. Hier. Hier. Ja, Casey, ich weiß. Du kannst deine Arbeit wieder einstecken. Denn ich habe dich nicht enttäuscht, wie du das sagst. Nicht ich bin schuld an deiner Note, du hast selbst Schuld. Ich habe dir genau die Note gegeben, die du verdient hast. Mrs. Terrell, ich möchte, dass Sie diese Note ändern. Aber Casey, du weißt doch, bitte. Aber du weißt doch, Casey, dass ich das nicht tun kann. Sie können das nicht tun? Sie wollen es nicht tun. Ich habe dich wirklich noch nie so reden hören, Casey. Das ist jetzt die dritte Arbeit, Mrs. Terrell, für die ich eine schlechte Note bekomme. Aber so schlecht ist die Note doch gar nicht. Für mich schon. Und außerdem war ich auch mündlich nicht gut. Das weiß ich. Aber wenn Sie meine Noten nicht ändern, Mrs. Terrell, werde ich nicht versetzt. Ich bin intelligent, Mrs. Terrell. Ich bin sehr intelligent. Das müssen Sie eigentlich wissen, wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, meine Akten anzusehen. Ich bin einfach in den letzten paar Wochen etwas durcheinander gewesen. Sie wissen ganz genau, dass ich gute Noten bekommen könnte, wenn ich mich anstrenge. Und ich werde mich anstrengen. Es ist nicht so, als ob Sie mir da etwas schenken würden, wenn Sie mir eine bessere Note geben. Über die anderen Fächer, Casey, weiß ich nichts. Es sind noch keine Konferenzen gewesen, aber in diesem Fach wirst du genau die Note bekommen, die du verdient hast. Nicht mehr und nicht weniger. Heath und ich haben die Absicht, auf ein gutes College zu gehen. Wir sind Zwillinge. Wir machen immer alles zusammen. Und da wir beide in einem Internat sind, bedeutet das, dass wir Stipendien brauchen. Und zwar gute Stipendien. Und das wiederum bedeutet, dass wir die Besten unserer Klasse sein müssen. Aber bis zum College habt ihr doch noch Zeit. Nein, wir müssen jetzt schon gut sein. Jetzt, in der 9. Klasse. Das wissen Sie ganz genau, Mrs. Terrell. Ich kann es mir einfach nicht leisten, auch nur in einem einzigen Fach eine schlechte Note zu haben. Besonders nicht in Sozialkunde. Casey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich glaube, du solltest darüber mit jemand anderem sprechen. Ich werde mal... Casey, mach jetzt Schluss. Ich habe noch zu tun. Ändern Sie die Note ab, Mrs. Terrell. Wenn Sie es nicht tun, töten wir Sie. Du bist aber sehr ungeduldig, Heath. Ich habe dir doch gesagt, dass ich noch zu tun habe. Die Aufsichtsschwester hat uns doch erlaubt, dass wir uns nachher das Fernsehen ansehen können. Aber dann müssen wir eine Stunde früher mit den Schulaufgaben anfangen. Heath sagt die Wahrheit, Mrs. Terrell. Wenn Sie die Note nicht abändern, werden wir Sie töten. Und Sie müssen nicht denken, dass wir Spaß machen. Wir haben schon vorher mal Leute getötet. Im letzten Monat zum Beispiel haben wir Margie Whitehead getötet. Und halt den Mund, Casey! Aber... Sie soll doch wissen, dass wir es ernst meinen, Heath. Ich glaube, das weiß sie. Oder, Mrs. Terrell? Nein, Casey, es wird keine Schwierigkeiten geben. Und Mrs. Terrell wird die Note ändern. Und dann wirst du versprechen, dich tüchtig ins Zeug zu legen. Du wirst deinen Fähigkeiten entsprechend arbeiten. Nicht wahr, Casey? Ja, okay, das verspreche ich. Also nehmen Sie jetzt die Arbeiten, Mrs. Terrell, und ändern Sie die Note ab. Aber ändern Sie die Note auch in Ihrem Buch ab. Aber, Mrs. Terrell, wer wird denn? Guck mal, Lizzie, jetzt ist sie tatsächlich gestolpert und gefallen, die Arme. Die arme Miss Terrell ist tatsächlich gestolpert und gefallen. Wahrscheinlich hat sie Angst vor uns. Aber wir tun ihr nichts, wenn sie die... Kommt mit, Lizzie und Casey. Habt ihr gehört, ihr sollt mitkommen. Ja, Casey, wohin sollen wir denn jetzt gehen? Wohin sollen wir denn mit Ihnen gehen, Mrs. Terrell? Das wisst ihr ganz genau. Wir gehen jetzt alle zum Direktor. Ach, diese alte Nummer wollen Sie jetzt abziehen. Gut, Casey, also gehen wir doch einfach mal mit. Natürlich, Heath. Natürlich gehen wir mit Mrs. Terrell mit. Tja, so ist es wohl besser, Mrs. Terrell. Es ist besser, dass niemand hier ist, Mrs. Terrell. Glauben Sie uns, es wäre nicht gut gegangen. Was habt ihr gesagt? Was hast du gesagt, Casey? Der Direktor würde Ihnen niemals glauben, Mrs. Terrell. Überhaupt niemand würde Ihnen glauben. So wie die Dinge liegen, sind Heath und ich, nicht wahr, Heath? Ja, so wie die Dinge liegen, sind Casey und ich. Wir sind den ganzen Weg zum Schulgebäude zurückgegangen, weil wir ein wenig Nachhilfeunterricht brauchten. Aber Sie fingen plötzlich an, komisch zu reden, Mrs. Terrell. Und haben sich so eigenartig verhalten. Und das wäre ja nicht das erste Mal, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du meinst, Casey. Doch, doch, das wissen Sie ganz genau, Mrs. Terrell. Wir wissen alles über Sie. Was wisst ihr? Und woher wisst ihr? Sie wissen doch, Mrs. Terrell, wie Lehrer manchmal in den Korridoren oder in den Klassenzimmern miteinander reden, ohne sich umzusehen, ob jemand ihnen zuhört. Wir wissen alles über Sie. Wir wissen, dass Sie früher in einer Oberschule unterrichtet haben und dann irgend so einen Nervenzusammenbruch hatten. Und die letzten 2 Jahre haben Sie in einer Nervenklinik verbracht. Und nach Ihrer Entlassung haben Sie eine Eingabe gemacht, ob Sie in den Schuldienst zurück könnten und vielleicht in den mittleren Klassen unterrichten dürfen. Die Schule hat Sie wieder eingestellt. Aber Sie haben immer noch Probezeit. Sie sind doch erst einen Monat bei uns. Und ich möchte wetten, dass man ziemlich gut auf Sie aufpasst. Und wenn Sie anfangen, irgendwelche verrückten Geschichten zu erzählen, dann würde man Ihnen ganz einfach kündigen. Geht. Geht jetzt. Lass mich allein. Warum sagen Sie denn nicht dazu, Dr. Blinter? Sie sind doch hier die Internatspsychologin. Sie müssen doch verstehen, dass Sie... Mrs. Terrell, ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß einfach nicht, was ich aus Ihrer Geschichte für Schlüsse ziehen soll. Das heißt, Sie glauben wohl, dass ich lüge? Nein, das nicht. Ich will nicht behaupten, dass Sie nicht die Wahrheit sagen. Ach, Quatsch. Ich weiß schon, Dr. Blinter, worauf Sie damit anspielen wollen. Es hat keinen Sinn, wenn Sie sich aufregen, Mrs. Terrell. Beruhigen Sie sich doch bitte. Wissen Sie eigentlich, wie schwer es mir gefallen ist, zu Ihnen zu kommen? Aha. Ich wusste genau das Risiko. Ich wusste, wenn jemandem erzählen würde, 2 15-jährige Kinder hätten mir gedroht, sie wollten mich töten. Aber es ist die Wahrheit. Es handelt sich um keine Durchschnittskinder, Mrs. Terrell. Die beiden Afton-Zwillinge weisen einen Intelligenzquotienten auf, der darauf schließen lässt, dass es sich um, ich übertreibe nicht, um Genies handelt. Sicher, man muss veranschlagen, dass die beiden schwere traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Ihr Vater ist mit einer Axt ermordet worden. Den Mörder hat man nie gefunden. Ihre Mutter hat sich dann völlig in sich selbst zurückgezogen. Übrigens eine verständliche psychologische Reaktion. Sie hat sich so gut wie gar nicht mehr um die Zwillinge gekümmert. Sie sind dann von der Fürsorge in ein Heim eingewiesen worden und letztes Jahr kam sie dann hierher in unser Internat. Und das ist wohl auch besser so. Hier haben sie die richtige und ich kann es ohne Übertreibung sagen, förderliche Betreuung. Insgesamt würde ich sagen, dass die Zwillinge sich zufriedenstellend angepasst haben. Wissen Sie, Mrs. Terrell, die Vorstellung liegt ja ziemlich nahe, dass viele Kinder an so etwas zugrunde gehen. Viele Kinder und sogar Erwachsene können an solchen Erlebnissen... Aber es sind Ungeheuer. Sie haben mir gesagt, dass Sie Margie Whitehead getötet haben. Mrs. Terrell, wenigstens 20 Kinder haben mit angesehen, wie Margie unter diesen Bus geriet. Ganz abgesehen davon, dass ja 2 Lehrkräfte im Bus saßen. Sicher, ich weiß. Aber um so etwas wie mit Margie Whitehead auch nur zu sagen, muss ein Kind schon schrecklich krank sein. Und genau darum bin ich zu Ihnen gekommen, Dr. Blinter. Und genau darum sage ich Ihnen das alles, weil man den Zwillingen helfen muss. Ich möchte offen zu Ihnen sein, Mrs. Terrell. Casey und Heath Afton waren letzte Woche bei mir. Und? Sie waren beide ziemlich aufgeregt. Und das ist bei den Afton-Zwillingen recht ungewöhnlich. Sie sagten mir nämlich, dass Sie, Mrs. Terrell, die beiden nicht mögen. Aus irgendeinem Grund, den Sie nicht begreifen. Casey sagte sogar, Sie würden ihr Angst machen und beide Kinder haben behauptet, dass Sie auf Ihnen herumhacken. Auf Ihnen herumhaken, das ist mein... Sie haben mich gefragt, ob ich Ihnen dabei helfen könnte... Helfen? Sie fragten mich, ob ich Ihnen helfen könnte, sich so zu verhalten, dass Sie, Mrs. Terrell, nichts mehr an Ihnen auszusetzen haben. Sie können sich sicher vorstellen, in was für einer schwierigen Lage ich mich jetzt nach diesen beiden Gesprächen befinde. Wann waren Sie bei Ihnen? Das war... Tja, letzten Dienstag. Genau an dem Tag, an dem ich die Arbeiten ausgeteilt hatte. Darf ich Sie nach dem Namen Ihres Arztes fragen, Mrs. Terrell? Was hat mein Arzt mit dem Tod von Margie Whitehead zu tun? Warum fragen Sie mich nach meinem Arzt? Warum fragen Sie nicht eines der Kinder nach dem Tod von Margie Whitehead? Muss ich es Ihnen erzählen, Mrs. Terrell? Nein, Mary Ann, du musst nicht. Aber ich bitte dich, dass du mir erzählst, was du weißt. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht darüber reden. Weil, wissen Sie, ich träume noch manchmal davon. Ich weiß, Mary Ann, dass man von sowas träumen kann. Und ich kann gut verstehen, dass es dir schwerfällt, darüber zu sprechen. Du kannst mir glauben, dass ich dich nicht darum bitten würde, wenn es nicht sehr wichtig für mich wäre. Ja, das glaube ich Ihnen, Mrs. Tarrant. Also, wie war das damals mit Margie Whitehead und mit dem Bus? Das war so. Wir standen alle draußen und warteten auf den Bus, mit dem wir wegfahren sollten. Und Mr. Johnson und Mrs. Biggs... Und wo war Margie? Ja, Margie stand dicht am Bürgersteigrand. Und wir warteten alle und Mr. Johnson und Mrs. Biggs waren auch schon im Bus. Und der kam dann um die Kurve. Und dann fiel Margie vor dem Bus, als der gerade an uns vorbeifuhr. Ihr Körper machte so einen ganz komischen Ton, als die Räder... Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Waren denn viele aus eurer Klasse dabei, als es passierte? Billy Johnson fehlte an diesem Tag. Wie viele andere Schüler warteten noch auf den Bus? Das weiß ich nicht genau, Mrs. Tarrant. 10, 15, denke ich. Vielleicht waren es auch 17. Und Mr. Johnson und Mrs. Biggs waren im Bus? Naja, ich glaube, die redeten miteinander. Ich habe es nicht genau gesehen, aber das tun die immer. Frank Mason sagt, er hat schon mal gesehen, wie die sich küssten. Mary Ann, kannst du dich daran erinnern, wer neben Margie stand? Das ist schwierig, Mrs. Tarrant. Versuch's trotzdem. Versuch, dich zu erinnern. Also, auf der einen Seite stand ich. Und da war noch Frank Mason. Und dann Steve. Und da war Kathy Apton, ja. Und ich glaube, Sammy stand auch ganz dicht bei ihr. Und du standst neben Margie und neben Kathy Apton? Ja, ich stand bei ihr und Kathy. Hat Margie mit irgendjemand von euch Knies gehabt? Hat sie sich mit irgendjemand von euch zerstritten? Muss ich jetzt die Wahrheit sagen, Mrs. Tarrant? Ich bitte dich darum. Also, eigentlich mochte niemand die Margie Whitehead. Wissen Sie, sie machte sich immer über alle lustig. Und sie glaubte, dass sie besser ist als alle anderen. Und alles bloß, weil sie im Turnen so gut war. Tut mir leid, dass ich sowas über Margie sage. Aber sie haben ja gewollt, dass ich die Wahrheit sage. Ja, ja. Und gab es eigentlich irgendjemand, auf den Margie mehr als auf irgendjemand anderen einen Peak hatte? Margie hatte auf alle einen Peak und machte sich über alle lustig. Hat sie vielleicht besonders mit Kathy Apton Knies gehabt? Ich weiß nicht, aber Margie versuchte immerzu, mit Kathy zu streiten. Sie schubste sie beim Turnen und rief ihr irgendwelche Schimpfnamen nach. Was für Schimpfnamen? Ja, Zippe und so. Aber Kathy hat sich nie gewehrt. Kathy ist immer bloß weggegangen. Das fand ich eigentlich prima. Kathy benimmt sich fast wie eine Große. Ich mag sie wirklich gern. Ich danke dir, Mary Ann. Du hast mir sehr geholfen. Ich möchte dich nur noch eins fragen. Und denk bitte genau nach, wenn du mir das jetzt sagst. Ja? Ist vielleicht irgendetwas Besonderes an diesem Tag passiert? Ich meine, kannst du dich an irgendetwas erinnern, was vielleicht gerade unmittelbar vor dem Unglück passierte? Tja. Doch. Heath Apton war so komisch. Irgendwie so lustig. Wie meinst du das? Wieso war Heath lustig? Ja, Heath kam aus dem Schultor gerannt. Auf uns zu, wie wir da standen und auf den Bus warteten. Und dann wollten wir... Und das war gerade bevor der Bus kam? Ja, ich glaube schon. Jedenfalls kam Heath aus der Schule gerannt und machte so diesen. So als wäre er ein Filmschauspieler, wissen Sie? Er sang so lustig und machte so mit dem Arm und mit dem Kopf. Ja, weil Heath sowas ja normalerweise nicht macht, da haben wir ihn alle angestarrt. Und gelacht haben wir über ihn. Ja. Und dann ist es passiert mit Margie Whitehead. Kathy und Heath Apton, könnt ihr bitte gleich zu mir kommen? Sie warten uns, Mrs. Tarrant. Sie wollten uns sprechen, Mrs. Tarrant? Ja. Ich habe es mir überlegt. Ich werde Kathys Noten nicht korrigieren. Werdet ihr unter diesen Umständen immer noch dabei bleiben, mich zu töten? Sag mal, Kathy, weißt du, was Mrs. Tarrant damit meint? Scheiß. Was mag Mrs. Tarrant damit meinen? Aber sagen Sie, Mrs. Tarrant, fühlen Sie sich nicht wohl? Du hast vielleicht nicht richtig zugehört. Ich sagte, ich werde dir keine bessere Note geben, egal wie ihr mich auch bedroht. Ich sagte dir ja neulich schon, dass ich dir genau die Zensur geben werde, die du verdienst. Als Lehrer kann man es gar nicht anders machen. Aber Mrs. Terrett, ich weiß gar nicht, was Sie mit bedrohen meinen. Oder verstehst du das, Hiss? Ja, ich weiß wirklich nicht, was Mrs. Terrett mit bedrohen meint. Und was meine Noten angeht, ich weiß doch, wie gerecht Sie sind, Mrs. Terrett. Und ich weiß auch, dass ich genau die Note bekomme, die ich verdiene. Und wenn diese Noten für mich nicht gut genug sind, werde ich von jetzt an eben intensiver arbeiten müssen. Nicht wahr? Oder ist es nicht so, Hiss? Doch, doch, das stimmt, Casey. Genau so ist es. Aber neulich habt ihr doch, du, Casey und dein Bruder Hiss, ihr habt mir gedroht, ihr würdet mich töten, wenn ich deine Note nicht korrigiere. Aber das wisst ihr doch. Aber, Mrs. Terrett, wie können Sie sowas sagen? Warum versuchen Sie, uns Angst zu machen, Mrs. Terrett? Sehen Sie, jetzt haben Sie sogar meine Schwester zum Weinen gebracht. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch die richtige Methode ist. Mrs. Terrett, ich weiß nicht, was Sie gegen uns haben. Ich weiß es nicht. Oder weißt du es, Casey? Ja? Mrs. Terrett, hier spricht Hiss Epton. Ich weiß schon, wer spricht. Ich wollte Ihnen nur sagen, Mrs. Terrett, dass wir nicht doof sind. Wir werden in der Schule nie wieder mit Ihnen sprechen. Und das ist das letzte Mal, dass ich jetzt mit Ihnen telefoniere. Das sage ich nur für den Fall, dass Sie wieder einmal ein Tonbandgerät dabei haben und das einschalten, wenn wir mit Ihnen sprechen. Hiss, hör mir doch zu, Hiss. Ich glaube, du bist krank. Und Casey ist auch krank. Ihr beide braucht dringend ärztliche Hilfe. Ich will euch helfen. Hören Sie mal, Emily, wir sind nicht irgendwer, der aus der Klapsmühle kommt. Sie wissen, was ich damit meine. Also halten Sie schön den Mund und hören Sie uns gut zu. Das Einzige, was wir von Ihnen brauchen, das Einzige, was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie Caseys Sozialkundenoten korrigieren. Sie sagten ja, dass Sie uns helfen wollen. Bis jetzt haben Sie das noch nicht getan, weil Sie uns nicht zutrauen, dass wir tun, was wir Ihnen angekündigt haben. Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Von wo sprichst du denn, Hiss? Es ist doch mitten in der Nacht. Ich bin in der Telefonzelle unmittelbar gegenüber von unserem Internat. Wenn Sie jetzt auflegen und bei uns die Internatsleitung anrufen wollen, das hat keinen Zweck. Sie brauchen es gar nicht zu tun. Bis dahin bin ich längst wieder durchs Fenster zurückgeklettert und liege im Bett und schlafe. Also können Sie sich das genauso gut sparen. Aber in der Zwischenzeit sollten Sie sich vielleicht einmal Ihr Auto anschauen. Mein Auto? Das ist hin. Reifen und Polster sind zerfetzt und alle Drähte sind herausgerissen. Außerdem haben wir noch einige Pfund Zucker in den Benzintank und in den Vergaser getan. Meiner Meinung nach dürfte es billiger sein, einen ganz neuen Wagen zu kaufen. Übrigens ist diese Empfehlung gratis. Warum, Hiss? Warum hast du das getan? Weil Sie dumm sind, Mrs. Terrett. Weil Sie so doof sind, Emily. Wie alle Erwachsenen. Ihr habt einen Minimalverstand und bildet euch ein, dass ihr das Recht habt, Leuten mit unseren Intelligenzquotienten Belehrungen zu erteilen darüber, was wir zu tun haben und was wir lassen sollen. Hiss! Du bist verrückt! Guten Morgen, Mrs. Terrett. Gehen Sie auf, Sie haben keine Chance. Hiss! Schluss mit dem Gerede, Emily. Die Frist ist abgelaufen. Wenn Sie nicht tun, was wir wollen, dann tun wir mit Ihnen das, was wir mit Ihrem Wagen gemacht haben. Und dann gehen wir zu dieser blöden Psychologin, der Dr. Blinter, und heulen uns an ihrer Schulter aus und sagen ihr, wie sehr ihr Tod, Mrs. Terrett, uns geschockt hat. Oh, wie sehr wir sie geliebt haben, Mrs. Terrett. Wir haben sie geliebt, obwohl sie Caseys Arbeiten immer ungerecht zensiert haben. Und jetzt denken Sie mal darüber nach und schlafen Sie den Rest der Nacht gut. Wir waren wirklich eine glückliche Familie, Mrs. Terrett, wirklich. Das müssen Sie mir glauben. Dann muss der Tod Ihres Vaters die beiden Kinder sehr schwer... Hat er auch, bestimmt. Dieser schreckliche Tod hat die beiden sehr getroffen. Hinterher, da waren sie auch richtig lieb zu mir, haben mich getröstet, haben mir beigestanden bei der Beerdigung und so. Sie waren sehr tapfer. Die armen Kinder, erst 13 und solch ein furchtbares Erlebnis. Casey und Hiss haben sich ja sehr an ihrem Vater gehangen. Er hat um die Zwillinge gekümmert, wie nur ein guter Vater das tut. Wie nur ein guter Vater das tut? Ja, natürlich muss er oft streng sein, wissen Sie. Kinder mit solcher Intelligenz, die können sehr schwierig sein und grausam. Aber er hat es geschafft und er war stolz darauf. Worauf? Dass er sie gut erzogen hat. Dass sie am Ende doch bei ihm gelernt haben, wie man sich eben benimmt zum Beispiel. Wissen Sie, das war nicht leicht für ihn. Sie haben ihn immer spüren lassen, dass er nicht so war wie Sie. Meinen Sie das? Dass er nicht so intelligent war wie Sie. Deswegen dachten Sie ja auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, woher Sie das hatten. Was dachten Sie? Dass er gar nicht Ihr richtiger Vater war. Das muss ein großes Problem für Sie gewesen sein, Mrs. Epton. Er hat alles für die Kinder getan. Das Geschäft, das Haus, alles nur für die Kinder. Er hat richtig um sie geworben. Aber Sie haben ihn immer wieder spüren lassen, dass er... dass er nicht zu ihnen gepasst hat. Deswegen musste er oft sehr streng sein. Glauben Sie mir, Mrs. Terrell, ihm hat das am meisten wehgetan. Ich habe ihm immer wieder gesagt, reg dich nicht auf, es sind deine Kinder. Und wenn sie manchmal abweisend sind, das gibt sich mit der Zeit. Es sind ja noch Kinder. Haben Sie den beiden denn nicht gesagt, dass sie die Kinder ihres Mannes sind? Natürlich habe ich ihnen das gesagt. Immer wieder habe ich das gesagt. Aber sie haben sich dann nur so angesehen. Ja, Mutti, schon gut. Niemand macht dir einen Vorwurf. Und manchmal haben sie gefragt, ob sie ihren wirklichen Vater nicht einmal kennenlernen dürfen. Was sollte ich denn da machen? Was haben Sie gemacht? Ich habe ihnen gesagt, es gibt keinen wirklichen Vater. Es gibt nur einen Vater, meinen Mann. Und war das die Wahrheit? Mrs. Charles, Verzeihung, das hätte ich nicht fragen dürfen. Ich bin etwas durcheinander. Deswegen bin ich auch zu Ihnen gekommen. Ist etwas mit Cathy und Heath? Ja. Machen Sie Schwierigkeiten in der Schule? Nein, das heißt ja. Sie müssen mir helfen. Wie kann ich Ihnen helfen? Indem Sie mir alles sagen, was Sie von Cathy und Heath wissen. Aber was wollen Sie denn noch wissen? Mrs. Apton, ich bin in einer sehr schwierigen Lage. Ich muss mich... Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich muss mich rehabilitieren. Und Cathy und Heath... Wo waren die beiden eigentlich, als es geschah? Auf Ihrem Zimmer. Warum fragen Sie? Hat es an dem Tag Streit gegeben? Streit? Nein. Es war ein schöner Sonntag. Ein sehr schöner Sonntag. Da konnte man ja verstehen, dass die Kinder früher aus der Kirche kamen. Cathy und Heath kamen früher aus der Kirche? Wieso früher? Sie sind doch eine Frau, Mrs. Terrell, und in einer Ehe. Also da, an so einem schönen Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen. Ich war verheiratet, Mrs. Apton, wenn Sie das meinen. Dann wissen Sie ja, wie das ist. Jedenfalls kamen die Kinder früher nach Hause und wir waren noch im Bett. Verstehen Sie, Sonntagmorgen, die Kinder sind weg. Also, Sie verstehen schon, Sie waren ja verheiratet. Und als es geschah, wo waren die Zwillinge? Plötzlich standen sie in der Schlafzimmertür. Wie lange schon, weiß ich nicht. Es war ganz furchtbar für meinen Mann, für mich, dass Cathy und Heath plötzlich da standen und nichts sagten. Nein, ich meine, wo jedenfalls, dann drehten sie sich um, wissen Sie, die waren ja erst 13, sagten kein Wort und gingen einfach weg auf ihr Zimmer. Nein, ich meine, wo waren die beiden, als das mit ihrem Mann geschah? Auf ihrem Zimmer. Schularbeiten machen. Die beiden sind ja sehr fleißig. Wir hätten natürlich die Schlafzimmertür abschließen können, aber die Kirche dauerte doch sonst immer. Aber es war doch vormittags und Sie sagten mir vorhin, Ihr Mann wäre nachmittags erschlagen worden. Wie meinen Sie das, Mrs. Terrell? Mrs. Apton, ich muss genau wissen, was an jenem Nachmittag passiert ist. Wo waren Ihre Kinder? Auf Ihrem Zimmer. Mit Schularbeiten. Warum fragen Sie so, Mrs. Terrell? So hat noch nicht einmal die Kriminalpolizei gefragt. Erzählen Sie mir alles, Mrs. Apton. Alles, was Sie wissen oder ahnen. Die Kinder waren erst 13. Es muss irgendein Wahnsinniger getan haben. Das haben ja auch die Zeitungen geschrieben. Sie hängen sehr an Ihren Kindern. Sie sind das Einzige, was mir geblieben ist. Und warum fahren die Kinder nie in den Ferien zu Ihnen nach Hause? Bei den heutigen Anforderungen in der Schule, das wissen Sie ja selbst, da bleibt den Kindern auch in den Ferien keine Zeit für Besuche. Noch nicht einmal für Briefe. Sie schreiben auch nicht? Ach, Mrs. Terrell, Sie haben es gut. Sie sind Tag für Tag mit meinen Kindern zusammen. Tag für Tag. Tag für Tag. Und dabei wünschte ich, ich müsste nicht Lehrerin von Cathy und Heath sein. Die Kinder sind doch nicht... Sie sind doch nicht schlecht zu ihnen. Was wissen Sie über Ihre Kinder, Mrs. Apton? Kennen Sie Ihre Kinder überhaupt? Wie sollte eine Mutter ihre Kinder nicht kennen? Ja. Ich kenne meine Kinder, Mrs. Terrell. Zum Mittagessen sind sie nicht gekommen. Wir aßen allein, mein Mann und ich. Wir haben uns noch gestritten wegen der Sache am Vormittag. Cathy und Heath waren auf ihren Zimmern. Sie hätten keinen Hunger, sagten sie. Und nach dem Essen ist mein Mann dann runter in die Garage. In der Garage waren damals die Gartengeräte. Ich habe noch etwas gelesen und bin eingeschlafen. Und zum Abendessen waren Kathy und Heath wieder mit am Tisch. Nur mein Mann nicht. Sie kennen Ihre Kinder, Mrs. Epton. Ich weiß, was Sie meinen. Sie müssen mir sagen, was Sie vermuten, Mrs. Epton. Es hängt viel davon ab, im Interesse Ihrer Kinder. Sie müssen mir helfen. Ich kenne meine Kinder, Mrs. Terrell, und ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es am besten für die beiden. Auch wenn ich sehr allein bin. Mrs. Epton, verstehen Sie doch. Gehen Sie jetzt. Wie bist du eigentlich an die Adresse von Mrs. Epton gekommen? Die fand ich in der Kartei. Ich habe den Tag freigenommen und einen Wagen gemietet und bin zu ihr gefahren. Ich denke, du hast selber einen Wagen. Die haben mir den Wagen kaputt gemacht. Die Reifen zerstochen, die Polster zerfetzt und die Drähte rausgerissen. Der ist völlig hinüber. Bist du sicher, dass es die Zwillinge waren? Ja, Heath hat es mir doch selbst gesagt. Der Wagen steht jetzt immer noch auf dem Parkplatz und daneben drei andere, die genau in der gleichen Weise ruiniert worden sind. Also haben Kathy und Heath sich die Mühe gemacht, dass alles wie die Tat eines... Nun sag es doch, Emily, wie die zufällige Tat eines Wahnsinnigen aussehen zu lassen. Ach, ist denn so etwas wirklich möglich? Oder bilde ich mir das alles nur Diese ein? Diese Mrs. Epton, was ist denn das für eine Frau? Eine ganz eigenartige Frau. Irgendwie zerbrochen. Sie lebt allein. Und ich hatte den Eindruck, dass sie fast froh war, mit jemandem sprechen zu können. Worüber habt ihr denn gesprochen? Über sie, über ihren Mann und über ihre Kinder. Du weißt, wie Mr. Epton ums Leben kam. Ist er nicht auf irgendeine grausame Weise ermordet worden? Mit einer Axt. Und Mrs. Epton glaubt ganz sicher zu wissen, dass Heath und Casey ihren Mann getötet haben. Der übrigens nicht ihr Vater war. Hat Mrs. Epton das so gesagt? Nicht gerade wörtlich, aber ich wusste ganz genau, dass sie mir das zu verstehen geben wollte. Welche Frau würde denn die eigenen Kinder direkt beschuldigen, ihren Mann umgebracht zu haben? Jetzt bedrohen sie mich. Aber für eine Schulnote jemanden töten. Nach allem, was du mir erzählt hast, Emily, da geht es nicht nur um diese einzelne Note. Die Logik der Zwillinge ist einwandfrei. In den 4 Jahren, die sie noch vor sich haben, könnte die Zensur genau dieses Schuljahres einen Unterschied von, sagen wir mal, ein paar Zehntelpunkten ausmachen. Und das wäre genug, um die Qualifikation in ihrer Klasse so zu beeinflussen, dass sie dann doch nicht nach Harvard kommen. Die beiden sind viel zu klug, als dass sie die Konkurrenz unterschätzen würden. Siehst du, Emily? Die beiden haben ihr ganzes Leben und alle ihre Ziele genau geplant, wie man eine Schachpartie plant. Du meinst, dass sie das... Die beiden sind außergewöhnlich intelligent. Und genau wie im Schachspiel sehen sie sich selbst als die beiden wichtigsten Figuren auf dem Brett an. König und Dame oder so. Und jede andere Figur zählt nur als Bauer. Im Schach räumt man die Figur, die einen stört, aus dem Weg, wenn man den anderen matt setzen will. Es ist durchaus vorzustellen, dass die Zwillinge, wenn sie sich herausgefordert fühlen, jemanden mit der gleichen Selbstverständlichkeit aus dem Weg räumen würden, wie eine Schachfigur. Und du stellst für sie eine außerordentliche Herausforderung dar. Ich verstehe das nicht. Oder meinst du, dass ich mir das alles nur eingebildet habe? Nein, Emily, das meine ich nicht. Es macht im Grunde genommen auch gar keinen Unterschied. Ich bilde es mir nicht ein, wirklich, ich bilde es mir nicht ein. Wenn du dir die ganze Sache nicht einbildest, dann macht es auch nichts aus, wenn du Kathy Eptons Note änderst. Das kann ich nicht tun. Immerhin haben sie ein kleines Mädchen getötet. Und vielleicht, ja ganz sicher, haben sie noch mehr Menschen auf dem Gewissen. Vielleicht werden sie wieder töten. Wenn das stimmt, Emily, dann kannst du nichts dagegen unternehmen. Man wird dir einfach nicht glauben, wenn du davon erzählst. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass die beiden in Freiheit bleiben und vielleicht weiter töten. Siehst du denn einen Ausweg? Ich nicht. Dabei sind es doch noch Kinder. Ja, ja. Die Epton-Zwillinge sind einerseits noch Kinder, andererseits aber sind sie verstandesmäßig längst viel weiter. Aber sie sind in ihrer Entwicklung irgendwie gestört. Aber dass sie Marty Whitehead umgebracht haben, das ist doch nicht bloß eine Vermutung. Ich will dir eins sagen, Emily. Ob das eine Vermutung von dir ist oder nicht, wichtig ist im Augenblick nur, dass du dich wahrscheinlich in sehr großer Gefahr befindest. Und was soll ich tun, Herb? Die Zensur ändern. Schön, dass ihr nach der Schule zu mir gekommen seid. Also, ich will euch nicht lange aufhalten. Ich weiß, Heath, dass du noch dein Lauftraining machen musst. Ich möchte euch zuerst euch beiden sagen, wie froh ich bin, dass ihr euch in den letzten Monaten so viel Mühe gemacht habt. Ihr seid wirklich mit Abstand meine besten Schüler. Ja, Mrs. Terrell, Sie sind ja auf unseren Vorschlag eingegangen. Und ich habe mich, wie ich versprochen habe, angestrengt und habe gearbeitet. Aber Casey, du hast mir nie gesagt, warum du danach so aufgeregt warst. Ich verstehe nicht. War es vielleicht wegen Margie Whitehead, Casey? Vielleicht hast du jetzt Schuldgefühle bekommen, weil du einen Menschen umgebracht hast. Warum versuchen Sie uns schon wieder Angst zu machen, Mrs. Terrell? Sie fangen schon wieder an, uns so komische Dinge zu sagen. Es ist eigentlich nicht so wichtig, wisst ihr? Ich muss jetzt mein Lauftraining machen, Mrs. Terrell. Und Casey muss heute früh nach Hause. Dürfen wir jetzt bitte gehen? Habe ich euch eigentlich schon gesagt, warum ich vor ein paar Jahren damals in die Nervenklinik eingewiesen wurde? Nein. Nein, Mrs. Terrell. Ich wüsste nicht, oder? Wisst ihr, ich konnte das Böse einfach nicht ertragen. Genauer gesagt, ich konnte mich einfach nicht mit dem Gedanken abfinden, dass jemand wie ich so wenig gegen das Böse, das ich überall sah, unternehmen konnte. Das war ziemlich schlimm, wisst ihr? Wenn ich von einem Kind las, das verhungerte, da konnte ich nichts essen. Wenn ich in den Nachrichten von einer Familie hörte, die frieren musste, dann konnte ich einfach meine eigene Bettdecke nicht sehen. Aber ich will euch nicht weiter mit meiner Vergangenheit langweilen. Und ich bin auch gar nicht sehr stolz darauf. Wisst ihr, ich war damals sehr krank. Und schließlich erreichte das einen Punkt, wo ich überhaupt nicht mehr normal funktionierte. Einmal weinte ich, dann war ich wie gelähmt, dann zerschlug ich in blinder Wut alles, was mir zwischen die Finger kam. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich verheiratet war. Da verlor ich wegen meiner Verfassung, wegen meiner Krankheit meinen Mann und schließlich wurde ich in eine Nervenklinik eingeliefert. Dann zum Schluss lernte ich, nein, besser müsste ich sagen, ich lernte nicht, ich nahm hin, dass das Beste, was man für sich tun kann, darin besteht, im kleinsten persönlichen Kreis, im eigenen Leben anständig und menschlich zu sein. Versteht ihr? Warum sagen Sie uns das alles, Mrs. Terrell? Ich möchte euch beiden gern etwas zeigen. Das sind Fotos aus den Anstalten, in denen ich gewesen bin. Seht sie euch an. Na los, ihr sollt sie euch wirklich ansehen. Ihr müsst zugeben, dass es eigentlich ganz nett in diesen Anstalten ist. Was sage ich nett? Man kann dort gut sein. Nicht wahr? Und dann werdet ihr auch verstehen, warum es mir in Wirklichkeit gar nichts ausmacht, wieder dorthin zurückzugehen. Wieso zurückzugehen, Mrs. Tarrant? Wieso wollen Sie... Wisst ihr, Casey, Heath, es könnte wirklich sein, dass ich dorthin zurückgehen werde. Wieso denn, Mrs. Tarrant? Es ist doch alles in Ordnung. Jetzt. Weil ich euch nämlich töten muss. Menschenskind Emily, jetzt sind Sie aber wirklich total ausgeflippt. Ja, Heath, du hast recht. Und ich bin auch ganz sicher, dass alle Leute das so sehen werden. Ich verlasse mich sogar darauf, dass man es so sehen wird. Ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was für eine Anstrengung das bedeutet hat, mir dieses Ding zu besorgen, diesen Revolver hier. Ich hoffe, dass es euch nicht wehtun wird. Ehrlich. Man wird Sie einsparen, wenn Sie das tun, Mrs. Terrell. Das wissen Sie doch ganz genau. Keine Frau, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, würde so etwas tun, Mrs. Terrell. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Heath. Keine Frau im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte würde zwei Kinder wie euch beide töten. Aber ihr wisst ja, ich bin gar nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Oder? Ihr selbst habt es mir gesagt und diese blöde Internatspsychologin, die Dr. Blinter, an der ihr so hängt, glaubt es auch nicht. Nein, nein. Nur ich allein werde wissen, dass es in Wirklichkeit eine ganz vorsätzliche Tat war, wenn ich euch beide jetzt töten werde. Es ist einfach etwas, das getan werden muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Wisst ihr, ich würde gerne sterben, wenn es nötig wäre. Aber das ist gar nicht nötig. Nicht mit meiner Krankheitsgeschichte. Man wird mich ganz einfach wieder in die Anstalt einliefern. Ich habe einen guten Psychiater, Dr. Herb Sykes. Ich kann es euch jetzt sagen und mit ein wenig Glück wird man mich vielleicht wieder zu ihm in seine Anstalt einweisen. Da war ich schon mal. Und natürlich werde ich nicht so viel Freiheiten haben wie damals, denn ich werde euch umgebracht haben. Und diesmal wird es vielleicht etwas länger dauern, bis ich als Gehalt entlassen werden kann. Aber wenigstens werde ich die Befriedigung haben, dass ich weiß. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich etwas ganz Konkretes gegen das Böse getan. Hilfe! Hilfe! Spar dir die Mühe, Heath. Die Schule ist leer. Alle sind ins Mittelgebäude gegangen. Da findet jetzt diese Versammlung statt. Mrs. Tarrant. Bitte, Mrs. Tarrant, ich will nicht sterben. Nicht sterben? Sterben wollte Marty Whitehead auch nicht, Casey. Und wenn ich euch jetzt nicht töte, wird es noch viele andere geben, die auch nicht wollen, dass sie von euch beiden getötet oder zum Krüppel gemacht werden. Weißt du, Herr Casey, deine Tränen, dein dummes Heulen bedeutet mir gar nichts, weil ich nämlich dein wahres Gesicht gesehen habe. Außerdem, selbst wenn ich jetzt beschließen würde, dich nicht zu töten, würdest du bestimmt einen Weg finden, mich umzubringen. Nein, Mrs. Tarrant, das würden wir nicht tun, Mrs. Tarrant. Ich verspreche es Ihnen, dass wir das nicht tun würden. Wir würden gestehen und dann würde man uns in ein Krankenhaus schicken. Ja, wer würde euch denn das glauben, Heath? Wir würden sie zwingen, uns zu glauben. Ich würde allen Leuten erzählen, was wir mit ihrem Auto gemacht haben. Ich würde den Leuten auch sagen, wie wir es gemacht haben, dass Smudgies Tod wie ein Unfall aussah. Sei still, Heath. Glaubt ihr nicht. Sie weiß es besser. Wieso weiß ich es besser, Casey? Ich weiß, Mrs. Tarrant, dass Sie mir auch nicht glauben werden, aber ich glaube jetzt, dass es mir leid tut, dass wir Margie getötet haben. Und ich glaube, es tut mir auch leid, dass wir unseren Vater getötet haben. Habt ihr euren Vater getötet, Casey? Heath? Ja. Aber er war gar nicht unser... Nicht Heath. Ja, Casey. Er war, glaube ich, gar nicht unser wirklicher Vater. Ich weiß, dass er es nicht war. Aber er hat uns gehasst. Jetzt seid ihr am Ende. Diesmal habt ihr nicht geglaubt, dass ich ein Tonband mitlaufen lasse. Ihr habt gedacht, es ist alles in Ordnung, weil ich Caseys Note heraufgesetzt habe. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die Behandlung sein wird, aber ich hoffe, dass das alles euch einen neuen Anfang ermöglichen wird. Wer ist das? Ich bin Dr. Sykes. Ich kenne Emily Terrell seit vielen Jahren. Ich weiß, was mit euch los ist. Kathy Apton. Heath Apton. Ich glaube, ihr habt Dr. Sykes viel zu sagen. Böse Kinder. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Dieter Hasselblatt. Entstanden nach einer Erzählung von George C. Chesbro. Unter der Regie von Hans-Gerd Krogmann sprachen Renate Grosser, Eva Garg, Arnfried Lerche, Christine Davis, Ursula Langrock, Charles Wirz und Sabine Postel. Wir brachten eine Produktion des Südwestfunks.